Good morning, good morning, my friends. Guten Morgen, meine Freunde. Isn't that incredible? We are still doing devotional. Ist das nicht unglaublich? Wir machen immer noch Andachten. After so much time. Nach so langer Zeit. Well, we'll keep going for a while. Wir machen noch eine Weile weiter. As long as people are transformed, changed and blessed, we are happy. Solange Menschen umgewandelt, verändert und gesegnet werden, sind wir glücklich. So let's go to talk about the enemies of the soul. Lass uns über die Feinde der Seele sprechen. And now we are going to talk about a big one. Jetzt sprechen wir über einen großen Feind. A big one that's hard to conquer and it's almost omnipresent. Ein großer Feind, der schwer zu besiegen ist und fast überall gegenwärtig ist. I mean, he's already been omnipresent in the church, in the early church. Er war schon in der Urgemeinde allgegenwärtig. It's omnipresent almost every place you go. Er ist fast immer gegenwärtig, wo immer du hingehst. And it has destroyed so many lives all over the world. Und er hat so viele Leben auf der ganzen Welt zerstört. Can you guess? Kannst du ihn erraten? Gossip. Klatsch und Tratsch. So yes, it's a huge enemy of the soul. Es ist ein großer Feind der Seele. In fact, it's an enemy of life. Es ist tatsächlich ein Feind des Lebens. You know, it destroys marriages, it destroys families. Er zerstört Ehen, er zerstört Familien. Destroys churches. Er zerstört Gemeinden. It's a one that we really need to conquer. Und es ist einer, den wir wirklich besiegen müssen. Here's what Martin Luther, the great reformer, said. Hier ist, was Martin Luther, der große Reformator, sagte. He said, if you give your mouth to gossip, you are giving your mouth to the devil. Wenn du deinen Mund für Klatsch und Tratsch benutzt, gibst du deinen Mund dem Teufel. And then he said, if you give your ear to gossip, you're giving your ear to the devil. Dann sagte er, wenn du dein Ohr dem Klatsch und Tratsch schenkst, gibst du dein Ohr dem Teufel. So, let's do this. Lass uns dies tun. Ooh, I'm not supposed to be tired. Ich sollte nicht müde sein. I'm not tired, I'm just sleepy. Ich bin nicht müde, ich bin nur schläfrig. Okay, so in this session, here's what we're gonna do. In dieser Folge werden wir Folgendes tun. We're going to consider this enemy and how can we overcome him. Wir werden diesen Feind betrachten und wie wir ihn überwinden können. The Bible actually gives us very clear advice. Jesus himself talked about it. Die Bibel gibt uns sehr klare Anweisungen. Jesus selber sprach darüber. You know, we always have to remember. Wir müssen uns immer erinnern. That whatever is in our heart will be revealed sooner or later. Was auch immer in unseren Herzen ist, wird früher oder später enthüllt werden. You know, so many people are just trying to focus on the actual root, on the what they think is the problem, but it's not really the problem. Viele Leute konzentrieren sich nur auf die Frucht, was sie denken, dass darin das Problem liegt. Aber das ist nicht wirklich das Problem. You know, oh, stop talking bad about them. So wie, höre auf, schlecht über sie zu sprechen. But if you haven't dealt with things in your heart, you will continue to talk bad about them. Wenn du die Dinge in deinem Herzen nicht angegangen bist, wirst du weiter schlecht über sie reden. It's quite that simple. Es ist so einfach. So bitterness, grief, an unforgiving heart. Bitterkeit, Kummer, ein unversöhnliches Herz. Envy and jealousy. Neid und Eifersucht. Disobedience. Ungehorsam. A sinful desire to rejoice in others' misfortune. Ein sündhafter Wunsch, sich am Unglück anderer zu erfreuen. Or a simple lack of true love that we walk in. Oder einfach ein Mangel an wahrer Liebe, in der wir leben. See, all of these things are the real root to the problem of the gossip. Alle diese sind die wahre Wurzel von Klatsch und Tratsch. So, I am very sure that gossip is one of the really worst enemies. Ich bin wirklich sicher, dass Klatsch und Tratsch einer der schlimmsten Feinde ist. And also he hides himself under such a clever coat. Und auch verbirgt er sich hinter einem so geschickten, raffinierten Coat. We just want to let you know because we don't want you to get hurt either. Nein, wir wollen nur, dass du es weißt. Wir wollen nicht, dass auch du verletzt wirst. You know, it's just an enemy that hides very easily. Dieser Feind versteckt sich so leicht. So how do we deal with it and how do we free our hearts from it? Wie gehen wir damit um? Wie befreien wir unsere Herzen davon? Well, first of all, let's talk about gossip between brothers and sisters. Lass uns zuerst über Klatsch und Tratsch zwischen Brüdern und Schwestern sprechen. You know, James tells us that those who sin against their brothers and sisters, they actually sinning against the law. Jakobus erzählt uns, dass diejenigen, die gegen Brüder und Schwestern sündigen, tatsächlich gegen das Gesetz sündigen. In James chapter 4, verse 11, he talks about talking bad about their brothers and sisters. In Jakobus 4:11 spricht er davon, schlecht über Brüder und Schwestern zu sprechen. You know, think about it. The Bible says love covers a multitude of sin. Never uncovers anything. Denk darüber nach. Die Bibel sagt, die Liebe verdeckt eine Vielzahl an Sünden. Sie deckt niemals irgendetwas auf. You know, If God would uncover all the mess that we've made in order to warn others from not being hurt by us. Wenn Gott all das Durcheinander aufdecken würde, das wir gemacht haben, um andere zu warnen, nicht durch uns verletzt zu werden. Jesus, what hope would we even have? Jesus, was hätten wir überhaupt für eine Hoffnung? Thank God he does not do that. Gott sei Dank, dass er dies nicht tut. So, you know, we've got to come to a clear understanding that if we talk bad to our brethren, about our brothers and sisters, it's wrong. Period. Wir müssen zu einem klaren Verständnis kommen, dass es falsch ist, wenn wir über unsere Brüder und Schwestern sprechen. Punkt. And it's actually very offensive to God. Es ist tatsächlich sehr beleidigend für Gott. And it's highly offensive to the Holy Spirit. Und es ist sehr beleidigend für den Heiligen Geist. We are all sealed with the Holy Spirit, every single brother and sister in Christ. Wir sind alle mit dem Heiligen Geist versiegelt, jeder einzelne Bruder und jede Schwester in Christus. So if I'm sealed with the Holy Spirit, but also the brother that I talk bad about. Wenn ich also mit dem Heiligen Geist versiegelt bin und auch der Bruder, über den ich schlecht spreche, then guess what the Holy Spirit feels like about this. Dann rate, wie sich der Heilige Geist darüber fühlt. Really, really grieves him. Es betrübt ihn wirklich sehr. You know, God is really the only one who would have the right to make our sin public. Gott wäre wirklich der Einzige, der das Recht hätte, unsere Sünden öffentlich zu machen. Because he's God. Weil er Gott ist. Remember, whenever we sin, we actually sin against God, because he's our creator. Erinnere dich, wenn immer wir sündigen, sünden wir gegen Gott, weil er unser Schöpfer ist. You know, even though you sin against a human being, at the end of the day, you're still sinning against God, because he is our creator. Auch wenn du gegen einen Menschen sündigst, sündigst du letztendlich gegen Gott, weil Gott unser Schöpfer ist. And he has the right, if he wanted to, he has the right to uncover all of our sins. Und er hat das Recht, wenn er wollte. Er hat das Recht, unsere Sünden aufzudecken. And he doesn't, he covers. Und er macht es nicht, er deckt zu. So, don't you think that we should do it all the more? Denkst du nicht, dass wir es umso mehr machen müssten? To cover and hide the sins of our brothers and sisters? Die Sünden unserer Brüder und Schwestern zu verstecken und zuzudecken? You know, I think we should. Ich denke, wir sollten. So here's what you need to learn. Hier ist, was du lernen musst. Up in the air. If the only one who has the right to uncover our sin chooses to cover them, how much more should we do this? Wenn der Einzige, der das Recht hätte, unsere Sünden aufzudecken, sie zudeckt, wie viel mehr sollten wir dies tun? You know, many times, here is what I did to myself to help myself. Um mir selber zu helfen, tat ich oft Folgendes. You know, I think, how would I like God to treat me the way I treat other people? Ich denke, wie möchte ich, dass Gott mich so behandelt, wie ich andere Menschen behandeln? You know, when I messed up and he actually doesn't uncover me, but covers me, that is wonderful. Wenn ich es vermassle und er mich nicht entblößt, sondern mich zudeckt, ist das wundervoll. So we need to do this to one another. Das müssen wir uns gegenseitig antun. That's how we learn to act like God. So lernen wir, wie Gott zu handeln. See you tomorrow. Bis morgen.